church yesterday. Gestern bin ich losgefahren in die Gemeinde. A motorcycle was on the, at the red light coming the other way. Da kam auf der anderen Seite kam ein Motorradfahrer gegenüber. And I said to my wife, sagte meiner Frau, that guy is so cool. Dieser Mann, der ist so cool. Oh my gosh. Schau, he is so cool. Wow, look. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means someone to be envied. Jemand, den man beneiden kann. When you pick up someone's handy, wenn du das Handy von jemandem anschaust, wow, that is cool. Das ist cool, wow. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means I wish it was mine. Ich wünschte, es wäre meins. Do you know what it also means? Wisst ihr, was es auch bedeutet? That it's relevant. Dass es einfach Relevanz hat, dass es Bedeutung hat. If I had this, wenn ich das hätte. If I had this, wenn ich das hätte. This thing is so cool, man. Das ist so cool. So cool. It means to be envied. Es ist beneidenswert. It means you want it. Du möchtest es haben. Or you want to be like it. Oder you möchtest so sein. You want to be like it. Du möchtest so sein. That's what it means to be cool. Und das ist das, was es bedeutet, cool zu And sein. And when we say, man, that's not cool. Und wenn wir sagen, na hey, das ist aber nicht cool. It's something that it's just not good. Na, das ist nicht so gut. Sin is not cool. Sünde ist nicht so cool. Arrogance is not cool. Arroganz ist nicht so cool. When we see an arrogant person, it's wenn wir eine arrogante Person sehen, sehr uncool. When we see someone who's not kind, wenn wir jemanden sehen, der nicht freundlich ist, it's not cool. Nicht cool. But Jesus is the epitome of what is cool. Aber Jesus wie eine Epidemie von dem, was cool ist. Now let me share something with you. In Psalm 1 it says, "Blessed is the man." Im Psalm 1 heißt es, gesegnet ist der Mann, who does not walk in the counsel of the ungodly. Der nicht in dem Rat der Gottlosen wandelt. Nor does he stand in the way of sinners. Noch steht er in dem Weg der Sünder. Nor does he sit in the counsel of the mockers. Noch setzt er sich nieder in dem Rat der Spötter. But his delight is in the law of the Lord. Aber seine Freude hat er im Gesetz des Herrn. In which he meditates both day and night. Und in seinem Gesetz sinnt er nach Tag und Nacht. And he will be like a tree planted by the rivers of water. Er wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. His leaves will not wither. Seine Blätter, sie werden nicht verwelken. He will bear fruit in season. Er wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. And whatever he touches. Und was auch immer er anrührt, will prosper. Es wird einfach gelingen. Do you know what the word blessed means? The first word? Wisst ihr, was das erste Wort bedeutet? To be envied. Beneidet zu werden. Beneidenswert zu sein. In a most modern translation that does not exist yet. In der allermodernsten Version, die existiert noch nicht. Cool is the man. Cool ist der Mann. Cool is the man. Cool ist der Mann, who does not walk in the counsel of the ungodly. Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Cool is the man who meditates on the word of God day and night. Cool ist der Mann, der über das Wort Gottes einfach nachdenkt jeden Tag. Because he's someone you want to be like. Das ist wer, ist jemand, wie du auch zu sein möchtest. Jesus said to the Jews the night before he, the day before he died. Jesus sagte zu den Juden am Tag, bevor er starb. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. I would have taken you under my wing. Ich hätte dich unter meine Fittiche genommen. But you would not. Aber ihr wolltet das nicht. You will not see me until you say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Ihr werdet mich nicht wiedersehen, bis ihr sagt, "Gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn." You will not see me until you envy me. Ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr nicht einfach der mich beneidet and want to be like me. Oder beneidenswert findet und so sein wollt wie ich. I want to have a cool church. Ich möchte eine coole Gemeinde haben. I want to be a church where people want to be like us. Ich möchte eine Gemeinde haben, die so ist, dass Leute einfach auch so sein wollen. Do you know why? Because they see Christ in us. Warum? Weil sie Christus in uns sehen. They don't see perfect people at all. Sie sehen da nicht vollkommene Menschen. And that's, ganz und gar nicht. That's the whole thing. They don't see perfect people. They just see us. Sie sehen nicht perfekte Leute. Sie sehen einfach uns. But despite us. Aber trotz der Tatsache, dass wir da sind, God is in the midst. Ist doch Gott in unserer Mitte. Because of his mercy and his grace. Wegen seiner Barmherzigkeit und Gnade. You know, our young people think that you are so cool. Unsere jungen Leute denken, ihr seid so cool. When I talk to the young people, they think, man, we have such a cool older generation. Wir haben wirklich eine super coole ältere Generation. So if you don't think you're cool, you're cool. Wer denkt, ihr seid nicht cool, ihr seid es. We got these cool moving headlights. Wir haben diese coolen beweglichen Spots. They did not come out of the budget. die sind nicht aus dem Budget heraus. I just had said at Next Generation, I would love to have moving heads one day. Ich habe einfach gesagt bei Next Generation, ich würde es lieben, so etwas zu haben. And someone said, why can't we? Und sie sagten, warum nicht? I said, there's no budget. Es ist kein Budget für da. And the person said, die Person sagte, how much are they? Wie viel kostet das? I said, like 800 Euro or something. 800 Euro. And the person gave it. Und die Person hat es so gegeben. And it was not their tithe. Und es war nicht der Zehnte. It was above their tithe. Es war über ihrem Zehnten. It was a special offering. So ein spezielles Geschenk. We have some cool moving heads. Jetzt haben wir sie hier, die moving and heads. They're in all the cool churches. Sind in allen coolen Now, Gemeinden. I'm going to go to the street this week. Ich werde diese Woche auf die Straße gehen. I'm going to do a survey. Und eine Umfrage machen. I'm going to ask people. Ich werde Leute fragen. Religion. Religion. Cool, uncool. Cool oder nicht cool? Uncool. Nicht cool. Religion, relevant, irrelevant. Religion, relevant oder irrelevant? And ask how many people ask him what they say. Und once again, sir. Ask people what they think. Und was denkt ihr, was sie denken? Do you know what cool means? Wisst ihr, was cool when bedeutet? When you're cool, you are relevant. Wenn du cool bist, dann bist du relevant. Es hat eine Bedeutung für die Leute. Wow, where'd you get this handy from? Wo hast du das her? Schau mal bitte. Wow. Hey. Oh my goodness, Mann. This is so cool. Wow. Wow. I mean, I can almost drive my car from here. Da kann ich fast mein Auto mitfahren. Oh, cool. That's cool. Das ist cool. We want to be a cool church. Wir wollen eine coole Gemeinde sein. We want to be relevant to people. Wir wollen relevante Leute we sein. We want to be people that people want to be like because of God. Wir wollen Leute sein, die Leute gerne nachahmen wollen. Wegen Gott. We are the light of the world. Amen. Wir sind das Licht der Welt. So this morning we have the privilege. Thank you. Heute früh haben wir das Privileg. We have an awesome speaker this morning. Wir haben einen sehr coolen Sprecher hier. And he can do what I cannot do. Und kann das, was wir nicht tun können. He can speak about raising 5 children. Der kann darüber sprechen, wie man 5 Kinder großzieht. I mean, I can. You know, I can preach about having a church with crazy people in it, you know. Also kann darüber predigen, dass man eine Gemeinde hat mit ein bisschen crazy Leuten. Yeah, but he can speak about children and he's going to speak not about children, I think, this morning, but he's going to speak into the church. Er wird heute nicht über Kinder zunächst sprechen, aber einfach, er wird in die Gemeinde hineinsprechen. I believe about being the house of God. Und ich glaube, es geht über das Haus Gottes. Let's have Pastor Brad come up. Pastor Brad Hayes. He's working in Romania, in the poorest part of Romania. Er arbeitet in Rumänien, einer der ärmsten Gegenden dort. He was a businessman in America who said, I could never be a missionary, especially in Romania. Er war ein Geschäftsmann, der sich sagte, ich kann eigentlich nie Missionar werden, schon gar nicht in Rumänien. And little, yeah. Little did he know that God would put him in the poorest part of Romania with 5 children and a wife. Und wie konnte das wissen, dass genau dort platziert würde von Gott, in die ärmsten Gegenden von Rumänien mit seiner Frau und seinen Kindern. I'm going to have your wife stand up so you don't forget, all right? Then you'll be in trouble. Okay, Nora, can you stand up? Da ist die Nora. Yeah. All right, come up, come up. Come on. This is Nora. Hi. Das ist Nora. Hi. Hallo. It's good to be here. And we'll be around after the service for the meal too, so maybe we'll get a chance to talk with us. Also, ihr habt die Möglichkeit noch mit uns zu sprechen. Wir werden auch da sein zum Buffet. How are all of you today? Wie geht's euch heute? Okay, you feeling cool yet? Fühlt euch cool? That's actually yes. Yes. I've always wanted to look cool, actually. So. It's one of my goals in life. Actually, I'm going to, you could say I'm going to teach you how to be cool today. He didn't know that I was going to exactly talk about that. Really, ich konnte nicht wissen, dass ich genau darüber sprechen würde, was bedeutet, but, cool zu sein. Really, that's what it comes down to, is some of the passages that I'm going to be sharing today really show how cool that the Lord was. And I like that. And we should envy how he was. And how he lived his life, and want to imitate that, and so I want to take my time. And how many of you speak English or understand English? Okay, es geht darum, einfach zu zeigen, wie cool Jesus war, der Herr, und praktisch einfach das anhand von ein paar Schriftstellen zu zeigen. Before I forget, because I will forget. Bevor ich das vergesse, denn ich werde es sonst vergessen. Back at the information center back here, we printed out some lists. Just beim Informationszentrum. Some short lists of some things that maybe we could use as a ministry in Romania, and maybe you're the kind of person who likes to take a list like da that. Da gibt es eine Liste von Dingen, die wir vielleicht brauchen in Rumänien, und vielleicht magst du so eine Liste mitnehmen. And maybe it might not happen in the next couple of days because Nora and I go back to Romania on Tuesday. Vielleicht geht das nicht sofort, weil wir schon am Dienstag wieder zurückfahren nach Rumänien. But maybe for future reference too. Aber vielleicht habt ihr einfach dann so ein bisschen ein Wissen darüber, was wir vielleicht gebrauchen können. And könnten. I love coming to Vienna. We're already talking. Talking about coming back to Vienna in October. Ich liebe es, einmal nach Wien zu kommen, und wir haben schon darüber gesprochen, vielleicht im Oktober wieder nach Wien zu kommen. To teach more about family and parenting and marriage and lots of cool topics. Um noch mehr über Ehe, über Familie sprechen zu können und diese coolen Themen. I really do love Vienna. Ich liebe Wien. And for Nora and I, it's nice. This is your second time. Here, Nora, I think I've spoken in the church here. I think this is the fourth time. Ich glaube, das ist das vierte Mal, dass ich jetzt hier in der Gemeinde spreche. I love the environment. Und ich liebe einfach das Umfeld hier. It's been a year since I was here. Es ist jetzt ein Jahr her, seitdem ich hier war. I was back in the prayer room. Ich war drüben jetzt im Gebetsraum. I was thinking about what I was going to say, of course. Habe darüber nachgedacht, was ich vielleicht jetzt hier sagen kann. Praying and asking the Lord to help me. Und gebetet und den Herrn gebeten, dass er mir hilft. But what really stood out to me was the enthusiasm out here in this room, and was mich wirklich especially back there in that corner. So the coffee must be pretty good back there. Total begeistert hat war einfach der Enthusiasmus, die Begeisterung, die hier ist, und speziell da drüben im Connect Point. It's really muss good. Der Kaffee sein. It's really nice to be able to come into a church like that with that sort of atmosphere. Und das ist wirklich super, wenn man hineinkommt in so eine Atmosphäre hier in der Gemeinde. And then also at the table back there, we brought some handmade items from Romania, some like hats and some other things that are they don't really cost too much money. Drüben beim Tisch oder Infocenter, da gibt es ein paar selbstgemachte Hüte oder Mützen oder so etwas aus Rumänien. Schaut mal vorbei, was es da gibt. If you have your Bibles, I'd like you to open up to Acts chapter 4. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, schlag mal auf Apostelgeschichte 4. Somebody's called the Book of Acts the center of the Pentecostal Bible. I don't know about that, but einige I like Acts. Nennen die Apostelgeschichte den Mittelpunkt der Pfingstlerbibel. And ich weiß, was das bedeutet. I want to talk today and actually tonight about developing a culture of serving and giving, more of a culture of serving and giving in the church. Ich möchte heute sprechen und auch heute Abend praktisch darüber, eine Kultur zu haben in der Gemeinde, die dient und die sich ganz und gar einfach hingibt mit allem. And also before I forget, und bevor ich das vergesse, that's our ministry name, of course, in German, and our family. Das ist der Name unseres Dienstes gewesen, das ist unsere Familie. Our changing international family, we're being spread all over the world. Unsere Familie verändert sich jetzt inzwischen. Die breitet sich aus über die ganze Welt. My oldest daughter Emily, I can't get it on the screen. Emily lives in New York City. She's married there. Tochter, die Emily ist verheiratet. Hannah goes to Bethel Church in Redding, California, and she's on the worship team there now. Die Hannah ist in der Bethel-Gemeinde in Redding, California. Bethany, top Bethany. Left there, she's next to my son-in-law, Arel. She's going to Bible school in Kentucky this year. Sie ist in der Bibelschule and in Kentucky. So we're really being stretched. Und so sind wir einfach Outstretched überall Hands is coming from the Outstretched family. Our team has grown. And unser Team wächst auch. We have a great team, and they're a bunch of servants gathered together from 5 different countries. Wir haben ein großartiges Team, das ist einfach eine ganze Versammlung von Dienern, die da zusammengekommen sind aus 5 verschiedenen Ländern. And this is the area where we serve, and there's a reason why I'm showing in this map. Und hier ist einfach eine Karte von dem Gebiet, wo wir dienen. To the German map here. But all in this county of Kalarash, there's about 400,000 people. Das ist dieser Bezirk, diese Region von Kalarash, das sind etwa wie viele Leute? And we work 400,000. 400,000 Menschen. And it's about 0.5% Christian, so it's actually very similar to Austria. Und vielleicht 0.5% von dem sind wirklich Christen, sehr ähnlich wie in Österreich vielleicht. But this is our area, this is our territory. Das ist unser Gebiet. And we are called to bring the gospel to these unreached places. Und wir sind dazu berufen, das Evangelium einfach in diese noch nicht erreichten Regionen zu bringen. Of course we work in many, many locations, all those red dots and the blue dots and the green dots and this is a lot of work. Wir arbeiten an vielen Orten und Plätzen, ihr könnt das sehen, da die roten, die grünen Punkte auf der Karte. But, you know, what do we need the most as a ministry? Was brauchen wir am meisten? I ask myself that. Als Dienst, den wir da ausüben. And it's this, what I'm going to talk about today. Und das ist genau das, worüber ich heute sprechen that möchte. That we need a whole culture, a church culture, of where we grow in the area of serving and giving. Wir brauchen eine Kultur in der Gemeinde, wo wir wachsen, in dem Dienen und in dem Geben. So this is what all of us need, wherever we are, if it's Romania or das, Austria. Was wir alle brauchen, egal wo wir sind, ob wir uns in Rumänien befinden oder vielleicht hier in Österreich, in den Vereinigten Staaten. You see here in Acts chapter 4, in Apostelgeschichte 4, coming out of this big prayer meeting where the church was gathered together, da kommen sie heraus aus diesem riesen Gebetstreffen, wo die Gemeinden versammelt waren. In verse 31, they prayed and the Holy Spirit came upon them and started shaking them as a church. Sie haben gebetet und der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Das ganze Gebäude war erschüttert. And I want to show you something here because I kind of talked about this on a different trip. Und ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe auch darüber schon gesprochen bei einer speziellen Reise, die ich machte. What we see here is the utopia in the church about giving and serving. Never before have you ever seen anything like this. You've never heard of anything like this. But I want to show it as the ideal for what we should look for was in the church. Was ich hier zeigen möchte, es scheint so wie eine Utopie, als wenn es das gar nicht gäbe. Aber hier ist es und es ist etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat in dieser Form. In verse 32, it says the multitude, so all of those who were believers were all of one heart and one soul. Und die Mengen an Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Are you a believer today? Bist du jemand, der gläubig ist? Associate yourself with Jesus Christ as your Lord? Hast du diese Verbindung mit dem Herrn Jesus als deinen Herrn? And when it talks about the heart, it means about emotionally they were connected to one another. Wenn es über das Herz spricht, dann heißt das, dass da Emotionen waren, die sie verbunden haben. They were really feeling for one another. They were sympathizing with one another. Sie hatten Sympathie füreinander. Sie haben miteinander gelebt, miteinander gefühlt und erlebt. And then it says that they didn't. None of them said that any of the things that they possessed belonged to themselves. Und niemand sagte, dass ihr Besitz ihr persönliches Eigentum sei. Think about that. Now this is not a church of 100 people. Das ist nicht eine Gemeinde von vielleicht 100 Leuten hier. This is not 500. Das sind auch keine 500. This is thousands of people. Das sind Tausende von Leute. All on the same day. Alle am gleichen Tag. With the same thinking. Mit dem gleichen Denken. The same attitude. Mit der gleichen Haltung. And the same actions. Und mit den gleichen Handlungen. Where they said, hey, you know, nothing that we have belongs to ourselves. Sie sagen, nichts, was wir haben, gehört uns selbst. Not my house. Nicht mein Haus. Not my possessions. Nicht mein Besitz. Not my family even. Nicht mal meine Familie. They were saying that their lives belong to Jesus. Sie sagen, dass ihr Leben und all ihr Hab und Gut Jesus gehört. And because they were in the family of God, und weil sie in der Familie Gottes sind, they were in the house of God, sind sie im Haus Gottes. The home of God. Das hat der Haushalt Gottes. The temple sein of the Zuhause, living God. Der Tempel des lebendigen Gottes. This was a culture, an atmosphere, an environment. Das war eine Kultur. It was very special. Eine Atmosphäre, einfach eine Umgebung, in der sie waren. And they shared with one another. Und so teilten sie alles miteinander. They served one another. Sie dienten einander. They gave to one another. Und sie gaben einander. They sacrificed for one another. Sie haben sich einfach total hingegeben in Aufopferung. This is the ideal. Das ist das Ideal. And none of us, we're not there yet. Und but wir sind noch nicht ganz da. This is where we need to go. Aber das ist die Richtung, die wir gehen müssen. And I'm going to share stories today about how the Lord has blessed Nora and I in different ways. Und ich möchte testimonies. Geschichten erzählen, Zeugnisse geben, wie Gott Nora und mich einfach gesegnet hat. You know, we can want the power of God. Here it says in the next verse in chapter in verse 33, it talks about the power of God came. Da kam die Macht Gottes auf sie herab. The power of God followed the right attitude towards God and toward others. Aber diese Vollmacht Gottes, die kam und folgte praktisch auf die richtige Einstellung gegenüber Gott und den anderen. Did you see that? Könnt ihr das sehen? It followed the right atmosphere. Es folgte bei der richtigen Atmosphäre. Because when they had the unity of love and serving and giving towards one another, that's when the presence of God was very real. Als diese Einheit haben, der Liebe und dem Dienst aneinander, da war das ganz real und die Gegenwart Gottes kam. From the presence of God came the power of God. Und von dieser Gegenwart Gottes kamen auch diese Vollmacht, die sie hatten. And that power, as the presence of God was there, His grace was there. Und als die Gegenwart Gottes da war mit ihrer Vollmacht, says that. Da war auch dann praktisch die Gnade da. Okay, and they saw needs and they began to sell their possessions. Und sie sahen die Nöte und sie fingen an, einfach ihre Besitz zu verkaufen. And they brought all those, they brought the value, the money, and they brought it to the feet of the apostles. You're an apostle right now. Okay. Und das Geld brachten sie den Aposteln. Okay. And so we have to try to get this picture. Wir müssen das Bild bekommen. All of their possessions, their material things, all ihre materiellen Dinge, were not of more value than submitting to the will of God. Hatten keinen größeren Wert für ihn, als sich einfach dem Wert Gottes, and taking all those values, dem Willen Gottes unterzuordnen, allowing them to serve what the Lord wanted to do. Und sie nahmen alles, was sie hatten, und sie erlaubten Gott einfach, dass er das mit ihnen tat, was er mit ihm tun wollte. What the kingdom of God was more important to them. Denn das Reich Gottes war ihnen this wichtiger. Was their highest value. Das war ihr höchster Wert. And it wasn't just one or two people. Und das waren nicht ein oder zwei Leute. It was for everybody. Es war für alle so. And when everybody was together, und als da alle versammelt waren, everybody was thinking the same. Alle dachten das Gleiche. Everybody was giving the same. Alle gaben das Gleiche. Everybody was sharing. Alle teilten miteinander. It was so powerful. Das war so mächtig. It was cool. Cool. It was worthy of imitation. Es war einfach ganz wert, dem nachzuahmen. Okay. And guaranteed what happened, I like what Rob was saying. Und ich kann euch garantieren, das, was da geschah. Ich mag das, was Rob gesagt hat. The world outside began to envy this. They wanted it. Und they wanted it. Die Welt draußen, die beneideten sie. Sie wollten genau das haben. Talks about that in the next chapter. Und darüber spricht es im nächsten Kapitel. This is so beautiful. I love it. Es ist einfach so wunderschön. So this, ich liebe das. This is the, and out of that, in the next chapter, became the greatest revival that we see in the New Testament. Und genau daraus entstand einfach die größte Erweckung, die wir im Neuen Testament sehen können. Where many, many people turned to the Lord and got saved. Many. Wo viele, viele, viele, viele Menschen einfach zum Herrn sich wendeten und errettet wurden. And we can't control what happens out there. We cannot. Wir können nicht kontrollieren, was da draußen passiert. But we can control what happens in our heart. Aber wir können kontrollieren, was in unserem Herzen passiert. And this is what I'm saying is that each of us needs to be part of the change of the culture in the church. Und jeder einzelne von uns muss einfach ein Teil davon sein, dass diese Kultur in der Gemeinde in dieses Bild verwandelt wird. You know, being servants, because that's what we're talking about today, is developing a culture of serving and giving. Being servants is not just about what we do. Ein Diener zu sein ist nicht nur das, was wir jetzt tun. It's about how we do those things. Es vielmehr die Art und Weise, wie wir Dinge tun. It's about who we are. Es geht einfach vielmehr darum, wer wir sind. It's about how we are with one another. Wie wir sind miteinander. Okay? And so we might, you know, be active in doing things in the church, but we have a long way to grow. Long wir way sind to vielleicht grow. Sehr aktiv in der Gemeinde, aber wir haben da sehr viel Wachstum, was noch möglich ist. And Jesus wanted to change the culture in his day. He wanted to change it. Und Jesus wollte die Kultur verändern zu seinen Tagen. And you know where he started? Wisst ihr, wo er begann? He started with his leaders. Er begann mit seinen Leitern. He started with Peter. Er begann mit he Petrus. He started with John. Mit Johannes. He started with James. He started with all of them, you know? Er hat bei allen begonnen. They loved Jesus. Sie liebten Jesus. And yet they were looking for position in many ways. Suchten sie danach, irgendwelche eigenen Positionen zu haben. You know, when John and James and their mother came to Jesus and asked for seats in heaven. Johannes und Jakobus so zu Jesus kamen mit der Mutter und sagten, schau mal, this is so funny. Rechts und links zwei Plätze von neben dir. It actually happens 3 chapters in a row in Matthew, I think, 18, 19 and 20. I mean, they're just not getting it. 18, 19 und 20, in jedem Kapitel passiert das und irgendwie checken sie es nicht. It says that the rest of the disciples were angry at James and John. Und die übrigen Jünger waren zornig auf Jakobus und Johannes. They wanted position. Sie wollten Positionen haben. They wanted haben. To rule. Sie wollten know? Herrschen. But why were the rest of the disciples angry? Warum war der Rest der Jünger They also wanted those seats. Sie wollten die Position und diese Plätze you know? Auch haben. And so, even though they loved Jesus and even though they were following Jesus, he had to change them. Obwohl sie Jesus liebten und sie ihm nachfolgten, musste Jesus sie Because verwandeln. That's a culture. It's a set of it's a mindset. Es ist eine Kultur, die entsteht einfach aus der Art und Weise, wie wir denken. That then determines certain actions. Und daraus folgen okay. dann unsere Handlungen. For example, in Romania. Zum Beispiel in Rumänien. I don't know in Austria exactly. I'm not so good at this. But in Romania, you know, when you meet somebody, you give them a kiss on both cheeks. Okay. Okay. In Rumänien, wenn du jemanden triffst, dann küsst du ihn rechts und links. And in America, we don't do that. That's in not Amerika part of the culture. Das nicht. Okay. Es but nicht unsere Kultur. In Romania, you do that. So. For example, this one guy, I met a police officer. I'm not a very good kisser, just so you know. Bin nicht sehr gut im Küssen. And there's this police official, a customs guy. Und da ist ein Polizist. Here he comes. Here's the culture. This is what you do. Was man macht. And he, you know, I didn't know what to do. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. And we both went this way. Wir sind beide diese Richtung gegangen. And I stopped. Ich stoppte. And I thought, well, we both went this ich way. And all of a sudden we met right in the middle. Und plötzlich trafen uns genau in der Mitte. And I kissed this police officer. Und ich küsste diesen Polizeibeamten. I didn't like that. Und das habe ich nicht gut gemacht. But... It was somehow was good for our relationship, I guess. Aber es war irgendwie gut für die Beziehung. But you know, that's a cultural thing. Das ist eine kulturelle Sache. Right? In America, you know, as guys. Als Männer. You know, this is how we hug in America. America, so. It's like this. Rob's laughing over here because he knows. It's like, you know, there's a line here and you don't, it's like a 2 second rule. You only have 2 seconds to bump one another and then yeah. you're done. Okay, so now when we talk about changing a culture as an American, I shouldn't go to Romania to change the culture. No, I can't do that. Also wenn ich jetzt darüber spreche, die Kultur zu verändern als Amerikaner, ich sollte nicht dorthin gehen, um als Amerikaner ihre Kultur zu verändern. For sure, they don't want to kiss like I do. Sie wollen sicherlich okay. nicht so küssen, wie But ich das mache. There's certain things in a culture that must change. Aber es gibt Dinge in der Kultur, die okay. sich verändern müssen. Right, and it's especially having to do when something in that culture is against the ways and the heart and the purposes of the Lord himself. Und das ist insbesondere dann, wenn es etwas in der Kultur gibt, was einfach gegen die Art und Weise des Herrn und auch gegen das Herz des okay. Herrn geht. So when I talk about changing the culture in the church, wenn ich jetzt darüber spreche, praktisch, dass man die Kultur hier in der Gemeinde verändert, identifying the things that aren't good, dann geht es darum, die Dinge zu identifizieren, and replacing die nicht gut them sind, with the ways and the heart and the purposes of the Lord. Die Dinge, die nicht gut sind, damit zu ersetzen, wie der Herr über die Dinge denkt und wie seine Wege sind und wie sein Herz ist. Can you repeat that? No. Okay. So when I talk about changing the culture in the church, wenn ich darüber spreche, die Kultur, no, I have to try to remember. it means to identify what isn't right or is not es darum good. Geht die Kultur in der Gemeinde zu verändern, geht es darum zu identifizieren, was nicht richtig ist. Identifying what needs to be changed. Einfach genau zu erkennen, okay. was verändert werden muss. And it makes room for the heart and the purposes of what the Lord wants, the ways and the heart and the purposes of what the Lord wants. Und wenn wir das erkannt haben, was verändert werden muss, dann ist der Raum, dass der Herr hineinkommen kann mit der Art und Weise, wie er denkt, okay. wie er es haben möchte und wie es nach seinem Herzen geht. Now I want to show you a scripture. It's very interesting. Luke chapter 10, verses 30-37. Do I have your attention today? Habe ich eure Aufmerksamkeit? I'm not here to change you. Ich bin nicht hier, um euch zu ändern. But I'm here to be changed with you. Ich bin hier, um mit euch verändert zu werden vom Herrn. That's good. Is that all right? That's acceptable. Ist das richtig? Ist das so akzeptabel, annehmbar? Okay. We're going to look at the story of the Good Samaritan. Wir schauen uns einmal die Geschichte And an so, von dem barmherzigen Samariter. This is one of those cool stories It shows Jesus. It shows who he really is. And he really was so cool and very smart too. Es ist eine dieser coolen Geschichten, die wirklich zeigen, wie Jesus gewesen ist und wie ist. Verses, beginnen mit Vers. We're going to start verses 30-37. I'm going to run out of time if I read everything. Okay, so this guy comes to Jesus with a question, the lawyer. Okay, a lawyer comes to einen Gesetzeslehrer zu Jesus mit einer Frage. And it seems like an innocent question. Das scheint eine beiläufige, unschuldige Frage zu sein. But Jesus will always use every situation to teach us something. Aber Jesus verwendet jede Situation, uns etwas zu lehren. So this man's a lawyer. Da ist dieser Gesetzeslehrer. Okay. And so it says that the question was meant to test Jesus. Und es scheint so, dass diese Frage gestellt wurde, Jesus zu prüfen. In other words, this guy thought he was smarter than Jesus. Also mit anderen Worten, dachte, wäre da klüger als Jesus. And he says, what must I do to inherit eternal life? Was muss ich tun, ewiges Leben zu erben? Okay, and that's very interesting. Das ist interessant. That's different from a question that we see in Acts. What must I do to be saved? That's a different question. Das ist anders als die Frage, die ich in der Apostelgeschichte finde. Was muss ich tun, errettet zu if werden? If I say, what must I do to be saved? I'm saying, hey, I want to be saved. Wenn ich sage, also ich möchte errettet werden, dann sage ich, hier bin ich, errette mich. But this guy didn't. This guy's question was more about what can I get for free? Die Frage von diesem Mann war eher, was kann ich da so kostenlos umsonst kriegen, gratis? And this is Jesus is trying to help this guy to understand. Und Jesus versucht diesem Menschen zu helfen, dass versteht, what real salvation is. Was echte Errettung ist. He wants him to understand what real Christianity is about. Er möchte, dass versteht, was echtes Christsein ist. Okay? And then send him on his way in a better direction. Um ihn dann wieder auf seinen Weg zu schicken, mit einer Korrektur seines Weges. I'm going to read this in English, starting in verse 30. It says, and then I'm going to come back and I'm going to explain some things here. Ich werde es einmal vorlesen und dann werde ich zurück drauf kommen und ein paar Sachen erklären. Okay, so Jesus said, okay, Mr. Lawyer, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. So I'll read it all and then you can read it all, okay? A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. And not by chance, a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, where this man was, on the side of the road. And when he saw him, he had compassion. And so he went to him, and he bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. And then on the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So which of those 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And the man said, he who showed mercy on him. And then Jesus said to him, go and do likewise. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihn seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn und ebenfalls dort liegen. Doch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. This is more than a parable. Das ist mehr als ein Gleichnis. This is an illustration of Christianity. Das ist einfach eine Veranschaulichung, wo es im Christsein geht, worum es da geht. Who is the traveler? Wer ist der Reisende? It's mankind. Das ist die Menschheit. Jerusalem is the city of God. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Jericho is the lowest place on earth. Jericho ist der tiefste Ort auf der Erde. This is a picture of man who came from God and was went down to the lowest place on earth. Jericho. Das ist ein Bild von einem Menschen, der herabkam, praktisch an den tiefsten Ort der Erde ging, Jericho. A picture of Adam and Eve. Das ist ein Bild von Adam und Eva. Picture of you and I. Das ist ein Bild von dir und mir. Adam came down. He came from God himself. Adam kam herab, praktisch von Gott selbst. Er hat ihn geschaffen. But thieves, who are the thieves? Wer sind die Diebe? It's Satan himself. Es ist Satan selbst. It's the kingdom of darkness. Es ist das Reich der Finsternis. And it has stripped him of his clothing, robbed him of his of the clothing, of the covering that the Lord himself had given to him. Hat ihn beraubt seiner Kleidung, dieser Kleidung, die Gott ja selbst ihm gegeben hatte. Leaving him half dead. Hat ihn da halb tot liegen lassen. Or half alive. Oder halb lebend. Dead in his sins. Tot in seinen Sünden. But then comes a priest. Who's a priest? Dann kommt ein Priester vorbei. It's religion. Es ist die Religion. Our religious side will never be able to help anybody. Unsere religiöse Seite wird nie in der Lage sein, auch nur irgendjemand zu helfen. What's a Levite? Was ist ein Levit? A person who represents the law. Eine Person, die das Gesetz repräsentiert. The law cannot give life to somebody who's dead in their sins. Und das Gesetz kann niemandem Leben geben, der da tot liegt in seinen Vergehungen und Sünden. But a certain Samaritan, who's the Samaritan? Wer ist der Samariter? It's Jesus himself. Es ist Jesus selbst. He came, he saw kam, the condition of mankind on the side of the road. Und hat gesehen, in welchem Zustand die Menschheit and war, he had an compassion on him. Und er hatte Mitleid. That's compassion mit on you. Er hatte Mitleid compassion mit mir. On me. Mitleid mit mir. And he went, he was moved by compassion. Und war einfach bewegt. It wasn't dieser, theoretical, it was practical. Mitleid. Es war ganz praktisch. He reached out and he bandaged him up. He helped him. So streckte er sich aus. Er hat ihn verbunden. Er hat ihn geholfen. He poured on oil and wine. Er hat Öl und Wein gegossen. This is representative of the Holy Spirit. He put the Holy Spirit in this guy. Und das repräsentiert den Heiligen Geist. And the wine, the blood Wein of Jesus, he changed his life with wine. Wein, das Blut Jesu, einfach hat das Leben verwandelt mit Wein. And he put him on his animal. Und legte ihn auf sein Tier. Jesus took all the sin of mankind and he took it upon himself. Jesus hat die ganze Sünde der Menschheit genommen. Er hat sie auf sich selbst gelegt. And then he took him to the inn. Und dann hat er ihn genommen, packt zur What's Herberge. The inn? Was ist diese Herberge? We are the inn. Wir sind hier die Herberge. The church is the place. Die Gemeinde ist die Herberge. The church is the place where people are supposed to be brought by the Lord into with compassion and to be healed and to be helped. Hier ist die Herberge, hier ist die Gemeinde, praktisch, wo die Leute hingebracht werden sollen, auf dass sie Heilung finden können und dass der Herr ihnen helfen kann. And Jesus himself was there at the inn. The Samaritan was there at the inn helping him. Und der Samariter, das heißt, das Bild ist Jesus, aber er selbst war, Jesus war selbst dort in der Herberge. And then he said to the innkeeper. Und dann sagte er zu dem Leiter der Herberge. He said, I'm going. Ich gehe jetzt. Okay. But here's okay. Some money. I want to take care of this guy. Ich möchte mich um ihn kümmern. Hier hast du Geld. This is his heart. Das this ist sein is Jesus' Herz. Heart. Das ist das Herz Jesu. And so the inn is the extension of the heart of the Lord. Diese Herberge, das Haus, ist einfach die Erweiterung des Herzen Gottes. But is this the environment that we have? Aber ist das hier die Umgebung, die wir hier haben? Is Jesus' heart your heart? Ist das hier die Erweiterung des Herzens Gottes? Habt ihr Jesus' Herz? And he says, you know what? No matter what, I'm going to take care of this guy. Und sagt, egal, ich werde mich um ihn kümmern. And when I come back, und wenn ich wiederkomme, I'm going to take care of everything. Dann werde ich mich um alles kümmern. That's Jesus, he's coming back. Das ist das Wiederkommen Jesu. And then he says to the lawyer, okay, now. Dann sagt zu dem Gesetzeslehrer, you go and do likewise. Du geh jetzt und mach dasselbe. Christianity, eternal life, is about imitating Jesus. Das Christsein, das ewige Leben, da geht es ganz und gar einfach Jesus nachzuahmen. That his values would be our values. Dass seine Werte meine Werte werden. That his lifestyle would be our lifestyle. Dass sein Lebensstil mein Lebensstil wird. He was a servant. Er war ein Diener. In Matthew 20:26-28, it says, whoever desires to be great among you, let him be a servant. In Matthäus 10, Vers 26-27, heißt, yeah. Wer auch immer ein Diener sein möchte, er sei euer, if you want to be great, be a slave. Sorry. Wer okay. Und euch groß sein möchte, der werde euer Diener, euer Sklave. Because Jesus said, I've not come to be served. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. You want to be more of a servant? Wollt ihr mehr ein Diener werden? Think about what Jesus just said. Dann denkt darüber nach, was Jesus gesagt hat. I've not come to be served. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. This is the transition point for us Christians. Da ist dieser Übergang für uns als Christen. We start with selfishness. Wir beginnen mit dieser Eigennützigkeit. We were born with a me-first thinking. Wir sind geboren mit diesem Egoismus in unserem Kopf. It's true. Es ist wahr. But that's what Jesus had to address with the apostles. Aber das musste Jesus einfach adressieren bei den Aposteln. Selfishness. Dieser Eigensinn. We need to change that attitude. Wir müssen diese Einstellung verändern. Jesus said, I've come to serve. Ich bin gekommen, um zu dienen. We must have adopt that attitude in every way. Wir müssen diese Einstellung für uns annehmen. Not just to do my part. In jeder Hinsicht. Nicht to nur, do dass wir more than my part. Nicht nur unseren Teil tun, sondern mehr als das. All that the Lord wants me to do. Dass wir das tun. Und zwar all das, was der Herr möchte, was to ich tun imitate soll. Him. Dass wir ihm nachahmen. To express his heart. Dass wir sein Herz ausdrücken. To bring people into the church, into the inn. Dass Menschen hineingebracht werden to hier. Be touched by in die Gemeinde, him. Auf dass er sie anrühren kann. To be changed by him. Dass er sie verwandeln kann. Bring them into a loving and a nurturing environment. Dass er sie hineinkommen können, eine liebevolles, eine Umgebung, die sie praktisch aufzieht. Und we need that attitude. I'm here to serve. Wir müssen diese Einstellung haben, ich bin hier zu dienen. The biggest church in the world. Die größte Paul Yanggi Cho's church every Sunday. Sorry? Paul Cho in South Korea. Okay, from Paul Cho in Korea. They have name tags. Da haben sie diese Namensschilder. Hi, I'm Brad. How can I serve you? That's Hallo, it. Ich bin der Brad. Wie kann ich dir dienen? How can they be a million people? Wie kann es da eine Million Leute geben? It's an attitude of serving. Es ist eine Einstellung des Dienens. Jesus said, I've come to serve. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. And to give. Und zu geben. An attitude of serving helps you to understand that you're blessed by the Lord to give, to be givers. Eine Einstellung des Dienens zeigt dir praktisch, dass du gesegnet bist, praktisch, um jemand zu sein, der einfach hingibt. Maybe you're a new Christian. Vielleicht bist du neu als Christ. And you're learning what I just said. I understand. Und du bist langsam am Lernen, was ich gerade gesagt habe. But that's the process. Es ist ein Prozess, durch den du gehst. We look at the ways we're selfish. Wir schauen uns an, wie wir da so eigensinnig und eigennützig sind. And we adopt an attitude of serving. Und dann fangen wir an, praktisch mit dieser Einstellung. And we begin to look for ways to give. Und wir schauen praktisch, dass wir Wege finden, wie wir geben können. And then to sacrifice, he said, and to give my life as a ransom for many. That sacrifice. Und dann das Opfer, das er ja sagte, er gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Do you understand that? Versteht ihr das? I'm gonna close with just a few stories. Ich möchte abschließen mit ein paar Geschichten. You know, we need models in the church for this. Wir brauchen da Vorbilder, die uns das einfach modellieren, vor Augen führen, wie das sein soll. Nora and I have been so blessed by having good models. Nora und ich sind so gesegnet darin, dass wir einfach Vorbilder haben. The Lord helped me to understand how important serving is by bringing people into my life to watch. Der Herr hat mir gezeigt, wie wichtig einfach dienen ist, indem er mir Menschen in mein Leben gebracht hat, die ich beobachten konnte. One of them was a boss that I had many years ago. Eine Person war ein Chef, den ich hatte vor ein paar Jahren. My first day at the job was his last day at the job. Mein erster Tag praktisch dort am Arbeitsplatz war sein letzter Arbeitstag. I'll never forget. Und ich kann das nicht vergessen. Er sagte zu mir, as I came into work, als ich hineinkam zur Arbeit, he looked at me, er schaute mich an. He was about 65 years old. Er war also 65 Jahre alt. And he said, son, mein Sohn, it's a good day to serve. Es ist ein guter Tag zum Dienen. And he walked away. Und er ging. In a month he was dead. Nach einem Monat war er tot. He was dying of cancer. Er starb an Krebs. Every day is a good day to serve. Jeden Tag. Jeder Tag ist ein guter Tag zum Dienen. I teach this principle to people. That man never know. He never know how impacting that was in my life. Very Der Mann impacting. Hat nie gewusst, wie sehr das einfach einen tiefen Eindruck in meinem Leben hinterlassen hat. Nora's father has been a big blessing to me. Nora's Vater ist ein sehr großer Segen für mich. I hate washing dishes, but ich hasse es einfach Geschirr zu waschen. He'll take those dishes and he puts that apron on and he's in the kitchen and he's washing dishes. Er legt sich einfach die Schürze um und wäscht da das Geschirr. I don't like that example, but I respect it. Ich mag dieses Beispiel nicht so, aber ich respektiere es. Nora and I, when our son John was born in 1995, on that day, Johannes geboren wurde. This is a beautiful picture. Ein wunderbares Bild. Nora and I were very sick. I was very sick. I had pneumonia. Ich hatte Pneumonie, also eine Lungenentzündung, während der Zeit. We had to move the day John was born. Und so mussten wir praktisch den Tag verschieben, an dem John geboren wurde. In our church, in they came and they moved us. Okay, Entschuldigung. Wir mussten umziehen an dem Tag. Nora and I went to the hospital to have John, to have the baby. Okay, und sie gingen praktisch dann in das Spital, um das Baby zu bekommen. And our church moved us. Und unsere Gemeinde hat den Umzug gemacht für uns. They packed us, everything. Sie haben uns alles eingepackt. We had been sick, we couldn't do it. Wir waren krank, wir konnten das nicht machen. That's how a church functions together. They see the need. So funktioniert eine Gemeinde. Sie sehen die Not. They said, I'm here to serve. Ich bin hier. I'm here to give. Ich bin hier. I'm here to sacrifice. It's crazy, but it happened. Um mich hier zu opfern für euch. We went on vacation. Well, we went to visit in Germany a couple of years back, 2004. 2004 sind wir nach Deutschland gefahren, waren dort auf Urlaub. We stayed in the home of a pastor. Wir waren zu Hause bei einem Pastor. They were supposed to go on vacation. Und sollten eigentlich in Urlaub fahren. They canceled their vacation. Sie haben aber den Urlaub abgesagt. To serve us. Um uns zu dienen. They made every meal for us in the house. Sie haben für uns das Essen gemacht. They were great models for us. Und sie waren einfach ganz, ganz große they Vorbilder. They sacrificed their vacation for sie us. Sie haben ihren Urlaub geopfert and für uns. We came back to Romania and we started teaching those principles to our team. Und wir sind zurückgekommen nach Rumänien und wir haben genau diese Prinzipien unserem Team lehren können. Now our team is known for serving. That's und the reputation. Unser Team bekannt dafür, dass sie dienen und das ist auch ihr Ruf. In Milwaukee, where we're from, there's a church of 5,000 people. In Milwaukee about gibt 8,000 people now. Gemeinde zwischen 5 und 8,000 Leuten. This is an impacting thing that happened. So we were sitting behind the pastor and his wife at a special event. Bei einem speziellen Event hinter dem Pastor und seiner Frau. You know what Skittles are? Skittles, wisst ihr, was candy? Skittles sind? Das sind so Gelee-Bonbons. My kids, they opened a bag of Skittles. Und die machen da diese Süßigkeiten big, auf. All the Skittles went all over the floor. Und die sind so ein bisschen so wie Bohnen. A big bag. Und da ist eine große Tüte. Die all over. Ganz über den Boden. And that pastor of 8,000 people. Und dieser Pastor von 8,000 Leuten. He saw it. Der sah das. And he got down on his knees and he started cleaning up the Skittles. Und er hat sich hingekniet und hat das alles auf. And I said, no, no, don't do that. That's my problem. Nein, kein Problem. He said, no, no. Kein Problem, machen wir schon. This is my house. Lass mich das machen. Das ist mein Haus hier. This is my house. I'm going to clean up the Skittles. Ich werde die Skittles I never forgot it. Aufräumen. Ich habe es nie vergessen. I knew what I just witnessed and what I was blessed by. Ich habe genau by. Gesehen, was ich da gesehen habe. Two more stories. Noch zwei Geschichten. Two more. Very ein paar quickly. Noch. I was at a worship conference once. Ich war einmal auf einer Anbetungskonferenz. 2,000 people, 2,000 men. It was a men's worship conference. Das war eine Worship-Konferenz für Männer. 2,000 Leute waren dort. And the conference was good, but the best thing. Die Konferenz war schon gut, aber das Beste war. There was a father. Da gab es einen Vater. Who had a son who was a paralytic. Der hatte einen Sohn, der gelähmt war. He was in a wheelchair. The boy was just 12 or 13 years old. Er war so 12, 13 und er saß dort in seinem Rollstuhl. And during one of the songs, the father reached out and he took his son, he picked him up out of the wheelchair. Während eines der Anbetungslieder nahm der Vater seinen Sohn. And they lifted their hands up together. Und gemeinsam erhoben sie die Hände. To worship God. Um Gott anzubeten. I never forgot. Ich habe es nie vergessen. Ich habe es nie vergessen. That's serving. That's giving. That's diese Dienstbarkeit, loving. It honors God. It dieses Geben, him. Das Lieben, was Gott ehrt. 2 years ago, vor zwei Jahren, most of you might not know, but our son almost died. John. Viele wissen das nicht. Unser Sohn wäre beinahe gestorben. And he was burned 65% of his body. Er war so 65% an seinem Körper verbrannt. He was trapped on top of a train. That's where it happened. He was electrocuted. Er hat einen elektrischen Schlag bekommen oben auf einer Eisenbahn. Nora was there. I was not there. I was trapped in the United States. I couldn't. Die Nora war dort. Ich war in den Vereinigten Staaten. Ich konnte nichts tun. And the police wouldn't go and help him. Und die Polizei würde nicht hingehen, um ihm zu helfen. The ambulance even wouldn't go and help him. They wouldn't help him. Auch die Ambulanz würde dort nicht hingehen, um ihm zu helfen. He was in a lot of pain. Er hatte einfach riesigen Schmerz. Two men. on our team. Zwei Männer bei uns im Team. With the permission from the police, they went into that place. They could have died because it was an electrical field. Mit Erlaubnis der Polizei sind dorthin gegangen. Sie hätten dort sterben können, weil dieses elektrische Feld dort immer noch wirksam war. They risked their life for our son. Sie haben ihr Leben riskiert für unseren Sohn. That's serving. Das ist dienen. That's giving. Das ist geben. That's sacrifice. Das ist opfern. This is what must characterize our church atmosphere and the relationships in the church. Und das ist das, was unsere Atmosphäre hier in der Gemeinde charakterisieren muss und auch unsere Beziehungen. But the most impacting one. Aber das, was mich dann am meisten verändert hat, mich beeinflusst hat. Large church I know of in Louisiana in the United States. Es gibt eine große Gemeinde in Louisiana. There was a home group. Und da gibt es so einen Hauskreis. About 10 families would get together every week. Und das sind so 10 Familien, die da zusammenkommen. And one of the women, eine dieser Frauen, she got cancer. Bekam Krebs. It's a very aggressive cancer. Sehr aggressiven Krebs. And the doctor said, you have to start chemotherapy right away. Und der Arzt sagte, du musst sofort mit der Chemo beginnen. Immediately she was in the hospital. She was very sick. Und sofort war sie eingeliefert ins Spital. Sie war sehr, sehr krank. But the women in the church. Aber die Frauen in der Gemeinde. And the men, but especially the women in the church. They said, Männer, you know what? Aber speziell die Frauen. They told the woman, we're going to take care of your family. Sie sagten, wir werden uns kümmern über deine Familie. We're going to cook every meal. Wir werden jedes Essen auch kochen. We're gonna clean the house. Wir werden das Haus we're gonna take halten. The kids to school. Wir werden die Kinder zur Schule bringen. We're gonna be there for you. Wir werden da sein für dich und deine Familie. We love you. Wir lieben euch. That's serving. Das ist dienen. And they said, you know what? Wisst and was? We're gonna believe with you that you're gonna be healed. Und wisst ihr was? Sie sagten, wir werden glauben mit dir, dass soon du she lost bist. She lost her hair because of the chemotherapy. Sie hat ihr Haar verloren wegen der Chemotherapie. She was ashamed to be seen in public. Sie schämte sich so gesehen zu werden. And the women came together. Und die Frauen kamen zusammen. And they decided to shave their heads. They shaved und sie haben heads. Sich entschieden, auch ihre Haare ganz abzuscheren. And they wore wigs. They wore fake hair, you know, und sie haben dann Perücken getragen. As a statement to that woman that they were with her and they were going to suffer with her. Um einfach da diese Feststellung zu machen und das öffentlich zu proklamieren, dass sie sich identifizieren until mit sie. Until she was healed. Und sie hat es gemacht, bis sie geheilt wurde. And she was healed. Und sie wurde geheilt. And they eventually all got their hair back. Sie haben alle ihre Haare zurückbekommen. And you know what? That woman knew that those ladies loved her. Und diese Frau wusste, dass die anderen Frauen sie liebten. They knew what serving was. Sie wussten, was they knew what sacrifice was. Sie wussten, was Opfer ist. Because these things are seen, they're felt, they're real, and they change us. Jesus said. Jesus sagte. You know, he washed the disciples' feet. Jesus washed the disciples' feet. Er wusch die Füße der Finger. And they didn't understand it. Und er verstand das nicht. But he said, I'm doing this as an example to you. Ich mach das als Beispiel für euch. So that you do it to one another. Dass ihr das füreinander macht. And then he went on to say, the world out there, they're going to know you by your love. Und dann sagt er, draußen werden sie es erkennen. Sie werden euch erkennen. An eurer Liebe. How you serve one another. Wie ihr einander dient. I never noticed it till this morning. Ich habe das nie erkannt bis heute früh. Nobody washed Jesus' feet. Niemand hat die Füße Jesu gewaschen. They still didn't get it. They didn't sie understand. Haben es nicht begriffen. And he didn't ask them to. Und er hat sie nicht einmal darum gebeten. Because he was so humble. Weil er so demütig war. And that's who we're supposed to imitate. Und das sollten wir imitieren. That's Christianity. Das ist echtes Christsein. And that's the ideal. He is the ideal for all of us. Und das ist das Vorbild, das Ideal. So I'm going to continue talking about this tonight. Und ich werde fortfahren darüber heute I Abend think auch I'm over my time already, but I'm so happy to be here with you. Ich bin so and, glücklich einfach hier sein zu können. Our son is doing great. We just celebrated. It was April 17th, 2 years ago. He's doing great. Vor 2 Jahren, es geht ihm jetzt gut. He's big and he's strong. And, er ist wieder stark. We're just so thankful. On that day, I just thought to myself, I'm just thankful to have him alive. You know, and ich the Lord so was so good to us. Dass er wieder lebt. This is the greatest miracle that the Lord ever did for us. Und das größte Wunder, was der Herr für uns getan hat. And especially, there's nothing we could do. There's nothing we could do. Da war einfach nichts, was wir hätten tun können. Der Herr hat's getan. You know what? We had people from, we counted 15 different countries praying for our son. Wir hatten Leute von 15 verschiedenen Ländern, die für uns beteten. We had 8,000 people write to us. Also 8,000 Leute haben uns geschrieben. 8,000 Leute haben I've never seen the church function like this. Never. Ich habe nie gesehen, dass eine Gemeinde so funktionieren kann. And I needed to see it. Und ich musste das sehen, dass einfach Gottes Gemeinde so wirkt. But it helped me to imitate too. Oh, und es hat mir geholfen, dem nachzustreben. I realized I had a lot. I had a long way to grow. I could give a lot more than I did. Und ich habe daraus erkannt, dass ich noch sehr viel Möglichkeiten hatte zu wachsen. Und sehr viel mehr tun konnte als bereits so tat. Thank you for asking and may the Lord bless you. I'm glad to be here with you today. I hope that something I said was a blessing to you. Ich hoffe, dass es ein Segen für euch war. Und ich bin sehr gerne hier. Let's pray. Lass uns beten. If you're here today and you have never met this Jesus. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie diese Begegnung gehabt mit Jesus. You have never felt him come and pour oil and wine on your wounds. Und du hast noch nicht erlebt, dass er zu dir gekommen ist und Öl und Wein auf deine Wunden gegossen hat. You have never experienced that he has paid for every single wrongdoing you've ever done. Und du hast noch nicht erlebt, dass für all das Verkehrte und das Falsche in deinem Leben, was du getan hast, dass er dafür bezahlt hat. And that he has wiped away your guilt through his death on the cross. Und dass er deine Schuld einfach weggewischt hat durch seinen Tod am Kreuz. And if you want to accept what he has done for you. Wenn du annehmen möchtest, was er für dich getan hat. Then simply pray with me this prayer. Dann bete mit mir dieses Gebet. Jesus, thank you. Jesus, danke dir. That you saw me. Dass du mich gesehen hast. And you loved me. Und mich geliebt hast. And that you gave your life for me. Und dass du dein Leben für mich gegeben hast. When I didn't seek you and I didn't know you. Als ich dich nicht gesucht habe und ich auch dich nicht kannte. When I didn't care about you. Und mich überhaupt nicht gekümmert hat. I accept forgiveness today. Ich nehme heute deine Vergebung an. Thank you for your love towards me. Danke für deine Liebe mir gegenüber. Come into my life. Komm in mein Leben. And give me a brand new start. Und gib mir diesen totalen Neubeginn. And if you've said that prayer, und wenn du dieses Gebet im Herzen gesprochen hast, for the first time, zum ersten Mal, then the prayer team is waiting for you by the connect point near the prayer room. Das Gebetsteam wartet auf dich beim Connect-Punkt. Go to them and let them pray for you and seal this decision. Geh zu ihnen hin. Sie warten auf dich und besiegel dort deine Entscheidung. Or if you need healing, you need a breakthrough. Wenn du Heilung brauchst, einen Durchbruch. The prayer team is waiting to pray. Das Gebetsteam wartet darauf, für dich zu beten. They're waiting to help carry your burden. Sie warten darauf, dir zu helfen, dir deine Last abzunehmen und sie zu tragen. And for the rest of the church. Und für den Rest der Gemeinde. Lord, thank you for convicting us today. Herr, danke, dass du uns überführst heute. In areas of our life where we haven't been serving or having this attitude. In Bereichen unseres Lebens, wo wir nicht dienen oder nicht die richtige Einstellung haben. Where we want to save our life. wo wir unser Leben einfach zurückhalten wollen. Where we want to hoard things for ourselves. Wo wir Dinge einfach für uns selbst horten. Where we want to save our time and energy. Wo wir unsere Zeit, unsere Energie uns sparen wollen. Lord, release us today. Herr, setze uns frei heute. So that we can be servants. Auf dass wir Diener sein können. Just like you. So wie du, Herr. And Lord, you have given everyone here a particular gift. Herr, du hast jedem einzelnen von uns eine ganz spezielle Gabe gegeben. And it is for the edification of your body, your church. Und sie dienen zu der Erbauung deines Leibes, deiner Gemeinde. And so right now I ask that you speak to everyone here what they can do with their gift to build your kingdom. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu jedem einzelnen von uns sprichst, der hier ist. Was wir mit dieser Gabe tun können, die du uns gegeben hast. There are so many needs. Da gibt es so viele Bedürfnisse und Nöte. We have teachers in the Sunday school who teach 3 times a month. Wir haben Lehrer in der Sonntagsschule, die 3-mal im Monat lehren. Because there's not enough teachers. Weil es nicht genügend Lehrer in der Sonntagsschule gibt. We need people for the welcome team. We need people for the book store. Wir brauchen Leute für das Welcome Team, auch Leute für den Buchladen. We need people to visit the old people this week. Wir brauchen Leute für den Besuchsdienst diese Woche. Lord, we give you permission to use us. Herr, wir geben dir diese Erlaubnis, uns zu verwenden. We offer ourselves as a living sacrifice to you. Wir geben uns dir hin als ein lebendiges Opfer dir. We don't want to hold back anymore. Wir wollen nichts mehr zurückhalten länger. We want to give. Wir wollen geben. We want to serve. Wir wollen dienen. We want to love. Wir wollen lieben. So that the world out there can see that you are alive. Auf dass die Welt da draußen sehen kann, dass du lebst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.